Die ganze Sache dreht sich doch darum, dass ich ihrer verehrten Schwester tatsächlich Schierereien und Unannehmlichkeiten verursacht habe. Und da ich eine aufrichtige Reue empfinde, wünsche ich von Herzen, mich nicht etwa loszukaufen und die Unannehmlichkeiten durch Geld auszugleichen, sondern einfach ihr etwas Vorteilhaftes zu erweisen. Und zwar deshalb, weil ich keineswegs das Privileg beanspruche, nur Böses zu tun. Wenn sich in meinem Angebot auch nur eine winzige Spur von Berechnung fände, so würde ich ihr doch nicht bloß 10.000 anbieten, da ich ihr vor 5 Wochen viel mehr angeboten habe. Außerdem werde ich vielleicht sehr, sehr bald ein anderes junges Mädchen heiraten. Folglich muss dadurch der ganze Verdacht, dass ich gegen Avdotja Romanowna etwas im Schilde führe, in sich zusammenfallen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Avdotja Romanowna, wenn sie Herrn Luschin heiratete, dasselbe Geld nehme, nur von anderer Seite. Ärgern Sie sich bitte nicht, Rodion Romanowitsch. Überlegen Sie es sich in aller Ruhe. Svidrigailow war, während er dies sagte, selbst außergewöhnlich kühl und ruhig. »Ich bitte Sie, zu Ende zu kommen«, sagte Raskolnikow. »Jedenfalls ist es unverzeihlich beleidigend.« »Keineswegs. Demnach könnte auf dieser Welt der Mensch dem Menschen nur Böses zufügen und hätte dagegen kein Recht, ihm ein bisschen Gutes zu tun, und das nur wegen hohler, konventioneller Formalitäten. Das ist absurd. Wenn ich zum Beispiel sterben würde und diese Summe Ihrer Schwester testamentarisch hinterließe, würde sie sich auch dann weigern, sie anzunehmen?« »Sehr möglich.« »Nein, das glaube ich nicht. Im Übrigen, wenn nicht, dann nicht. Aber 10.000 Rubel sind eine angenehme Sache. In jedem Fall bitte ich Sie, Avdotja Romanowna das Gesagte mitzuteilen.« »Nein, ich werde es ihr nicht mitteilen.« »In diesem Fall, Rodion Romanowitsch, werde ich gezwungen sein, eine persönliche Zusammenkunft mit ihr herbeizuführen, also sie doch zu belästigen.« »Und wenn ich es ihr mitteile, werden Sie dann von einer persönlichen Zusammenkunft absehen?« »Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen darauf antworten soll.« »Einmal möchte ich Sie noch sehen.« »Hoffen Sie nicht darauf.« »Schade, Sie kennen mich noch nicht. Vielleicht werden wir uns doch noch näher kommen.« »Sie meinen, dass wir einander näher kommen könnten?«